guten Abend bei den Campus Charts hier auf Horaz 88.6. Mein Name ist Christian Schobert und bei mir im Studio ist Julia. Hallo Julia. Ja, hallo. Wir beide zusammen werden euch die elf Platzierungen von den Campus Charts präsentieren und auch 5 Neuvorstellungen. Die Platzierung könnt ihr beeinflussen einfach auf campuscharts.de. Ihr habt Wanda Pussy Baby auf den Platz 11 gewählt. Gegründet haben sich Wanda 2012 in Wien und sind gerade bekannt mit ihrem Song Bologna. Google den mal, ziemlich cooler Song. Das Debütalbum ist 2014 von 0 auf 13 in den österreichischen Albumcharts gestiegen und Pussy Baby erschien auf dem Album Pussy. So, hier Platz Nummer 11 ist Wanda mit Pussy Baby. Pussy Baby von der österreichischen Band Wanda hier auf Horaz 88.6 bei den Campus Charts. Wir hören jetzt den Song What Part of Me von der Band Low. Es ist ein ruhiger, schöner Indie-Rock und die Band kommt aus Minnesota. Habt ihr vielleicht Bock, auch mal bei Horaz zu senden und ihr seid Studenten? Ja, dann meldet euch einfach. Wir sind Studentenradio und sind immer froh, wenn wir neue, tolle Kollegen finden. Von Studenten für Studenten. Horaz. Me. Campus Charts. Die Neuvorstellungen. So, und jetzt kommen wir zur ersten Neuvorstellung des heutigen Abends. Das ist die Band Komma aus Köln mit ihrer aktuellen Single Laura. Ja, ihr Genre ist das sogenannte Comic-Techno-Pop-Genre auch genannt. Und sie sind die Stars der Kölner Elektroszene schlechthin. Ihr erster Auftritt war auf dem CO Pop Festival und wer sie live erleben will, kann sich freuen, denn sie gehen auf Tour. Sie sind live im Sektor am 27.11.2015 in Köln zusammen mit Elektrokünstler Roosevelt. Das war unsere erste Neuvorstellung, Koma mit Laura. Wir kommen jetzt zu unserer nächsten Platzierung. Platz Nummer 9, Julia Holter mit She Calls Me Home. Es ist ein Song von ihrem Album Have You in My Wilderness. Und der Song handelt über the scary wonder and discovering freedom. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es ist manchmal echt komisch zu erleben, wie toll Freiheit sein kann. Und wenn man einfach mal Freiheit erleben kann und das dann zu erleben, das ist schon manchmal sehr, sehr, sagen wir mal, ungewohnt, weil man ja sonst nur Stress hat und so weiter. Die 30-jährige Amerikanerin hat ihr erstes Album im Jahr 2011 veröffentlicht und wir hören jetzt Platz 9 der Campus Charts, Julia Holter, She Calls Me Home. City. the junction, line up and lay down for me. You fall wonderfully. If I question everything you say, another answer crumbles the birth of my day. It's when you appear. Yeah. Editors mit Life is Fair auf Horaz 88.6 und den Campus Charts. Die Editors, also ja, Lazy House war ein Song vom neuen Album Dream und das Album erschien am 2.10. Und der Song macht ganz klar, im neuen Album geht es wieder verstärkt in die elektronische Richtung. Und wenn ihr euch das Video zum Beispiel anschaut, da die Aufmachung in so einer Art Schwarz-Weiß und viel Lichteffekte Art zeigt schon, ja, das wird richtig schön elektrolastig. Wir kommen jetzt zu der zweiten Neuverstellung mit der Julia. Campus Charts. Die Neuvorstellungen. Da haben wir jetzt von Die Wilde Jagd die sogenannte Single Morgenrot. Die Wilde Jagd ist ein Duo aus Düsseldorf. Und er hat einen ganz eigenen Musikstil, nämlich zwischen Neo-Krautrock und Elektronika, also ziemlich interessant zum Anhören. Und sie wurden beeinflusst durch Kraftwerk und Neu, also sie haben ganz viele Skills drin, die sehr interessant sind zum Anhören. Und wer ihre EP kaufen will, sie ist ab 30. Oktober live erhältlich. Thank you. im Wasser läuft. Unter Laub im Tannichtland, wo sich Puppenhüllen häufen und die Raupe Flügel fand. Alles will ich mit dir teilen, Märzenbrecher, Eisenhut. Unter ihnen wollen wir weilen, bis der Morgen ruft. Es gibt Songs, da kommt einfach am Schluss nicht mehr so viel. Und das ist auch bei Die Wilde Jagd unsere Neuvorstellung Nummer 2 bei den Horaz Campus Charts hier auf Horaz 88.6. Wir kommen jetzt zur nächsten Platzierung, Destroyer mit Times Square auf Platz 7. Den Song gibt's auf Soundcloud und der junge Mann, der dahinter steht, ist ein Singer-Songwriter, macht einen Singer-Songwriter-Sound. Er hat eine ziemlich soulige Stimme. Wir haben es vorher, als wir zusammengesessen sind bei der Vorbereitung, hat dann der liebe Maxi aus der Horaz und Weg-Redaktion versucht, es irgendwie zu beschreiben, aber es war schwierig, aber er hat sich gut angehört, aber zu schwierig fürs Radio. Also, es ist schwierig, ihn zu beschreiben, aber es hört sich sehr cool an. Seid gespannt, was da gleich kommt. Der Song ist perfekt für einen gechillten Sonntagmorgen mit Kaffee und frischen Brötchen, aber auch für einen verregneten Dienstagabend mit Horaz im Radio und den Campus Charts. Jesus is beside himself. Jacob's in a state of decimation. The writing on the wall wasn't writing at all. Just forces of nature in love with our weather station. You can follow a rose wherever it grows. knows that you could fall in love with Times Square. Times Square. Das war Destroyer mit Times Square. Und Julia hatte gerade eine gute Bezeichnung für diesen Song. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein wunderschöner Ausklang des Dienstagabends. Da hast du recht, nur noch mit deiner charmanten österreichischen Stimme. Also so charmant, alles charmante Stimmen, charmante Musik, schöner Ausklang. Wie kann man das Schöne haben? Aber von so einem charmant Overload kommen wir jetzt mal zu, naja, Schnippo, Schranke, Mem, Schnippo Song. Ihr kennt vielleicht Schnippo, Schranke, wenn man an den Song Pisse denkt. Denn der Song Pisse hat für Furore gesorgt. Das Video dazu wurde von YouTube gesperrt, weil darin ein Penis zu sehen war, der in eine Kaffeetasse auf einem Frühstückstisch gepinkelt hat. Naja. Deutsche Musik, deutsche Kunst. Aber wir hören jetzt Schnipperschranke, den Schnipper-Song bei den Campus Charts auf Horaz 886 auf Platz 6. Gibt es ein Leben nach dem Kindergarten? Kann man im Sitzen Karriere starten? Warum schreibt Dumbledore mir nicht? Und wer sind wir eigentlich? Wir sind Schnipperschranke. Lieblingsschulfach Tanke, Körbchengröße Schlafsackfutter, Gewicht so zweit wie deine Mutter, Lebensmotto draufgeschissen, Lieblingssportler Zungen küssen und sorgt es auch für Augendrehen, Berufswunsch irgendwas mit Fame, ihr zeigt uns keine Grenzen, deshalb bauen wir welche auf, über und auch unter uns steht Schnipo Schranke drauf. Schnipo-Schranke, ne kurze und ne kranke, zwei Pina, zwei Gedanke, wir spielen nicht aus Vergnügen, wir wollen, dass sie uns lieben, das ist die neue Schule, das ist Schnipo-Schranke, ne kurze und ne kranke, zwei Emos, ein Gedanke, wir schreiben Zeile für Zeile, aus purer Langeweile, auf Kunstwerken Haufen, wir wollen nur verkaufen, Leibgericht, Hauptsache teuer. Und finden wir uns auch zum Kotzen? Alle anderen sind doch Fotzen. Julia, du kommst zurück nach Österreich und die Leute fragen dich, na, und was hört man so im deutschen Radio? Wuhu, Schnippo, Schranke natürlich. Was glaubst du, was sie sagen würden, wenn die die Musik hören würden? Ich würde sagen, sie wären einmal sehr erstaunt, was man so spielen kann im Radio, aber ziemlich coole Musik, würde ich sagen. Finde ich auch. Und jetzt geht gleich weiter mit richtig cooler Musik im Radio und der dritten Neuvorstellung mit der Julia. Campus Charts. Die Neuvorstellungen. Und da haben wir die Doomstarks, zusammengestellt aus The Ghostface Killer und Doom. Haben ein sehr spezielles Genre, auch gemischt aus Hip-Hop, Electronica und Pop. Und sie haben eben ihre Single Lively am 14. September, die schon erschienen ist. Also kauft sie euch, sie ist sehr cool. Und jetzt habe ich noch ein Zitat von euch aus diesem Lied. Bad as in good, good as in hood, evil lurks in the shadow, I wish a nigger would. Bad as in good, good as in hood, evil lurks in the shadow, I wish a nigger would. Hey yo, New York, big city of dreams, but some dreams get flushed out and turned into fiends. By all means, it's 24 hours of work. Some niggas got that sour D and some got dirt. Some is out to bust they heat and some just squirt. Some bitches can shake their ass and some can't twerk. You got Times Square, square times, they got lame rhymes. This is ghost shit, I fuck rats and dimes. These signs are so vivid, the street lights are blaring. You got filthy rich and greedy niggas, you ain't sharing. Five barrels, bitches of all flavors. Crooked cops locking my peoples behind cages. Wrecking majors, the Diamond District. Body bags are all stacked up as another statistic. Dirty water dogs or Morton Steakhouse fillets. Staten Island, New York, I love my silent ways. Evil thoughts can lead to some positive energy. New York, New York, the best place of the century. Bad as in good, good as in hood. Evil lurks in the shadow, I wish a nigga would. Positive thoughts can lead to some negative energy. New York, New York, the best place of the century. Salute. Most of the lives, dooms is dead. Some folks being polite, some rude instead. The melting pot is overflowing with lead. In the winter it's brick. The summertime is like a sweltering hotbed. Manhattan keeps on making, shaking fake tips and bacon bits. Put it on a rich forsaken glitz in the snake pit. Bootleg bags off canals, bogus cowskin. You might can see the Rockets albums go past 89 and thousands of skeletons found under ground zero. Hundreds of years old remains of the brown Negro, built on the backs of immigrants in search of a better life. But all they get is creditors, stress and debtor strife. Or read your rights, dead wrong or dead right. Every night, zombies staring, deer stuck in the headlights. Fucking Harlem, got that work. Come and get the knot up. Von Studenten für Studenten. Horat. Campus Charles. So, da bin ich. So viele Knöpfe hier zu drücken. Aber ja, wir kommen jetzt zu Platz Nummer 5. Hier kommen die goldenen Zitronen und mit ihrem Song If I Wear a Sneaker. Fans der goldenen Zitronen werden sich jetzt wahrscheinlich daran erinnern, ja, es gab mal einen Song, der hieß Wenn ich ein Turnschuh wäre. Aus den 90ern war das, glaube ich, von der Band Die goldenen Zitronen. Und da ging es drum, da ging es wirklich um die Flüchtlingskrise, die wir jetzt auch haben oder die jetzt wir wirklich erleben. Und ein Zitat daraus war: Trotz aller Seepiraten und den schärfsten Grenzsoldaten, auch wenn es gefährlich ist, drückt es mich jetzt hin zur Küste. Ja, für eine Fahrt ans Mittelmeer, Mittelmeer, Mittelmeer, gebe ich meine letzten Mittel her, Mittel her, Mittel her. Genau das erleben wir ja gerade, genau das machen gerade sehr, sehr viele Menschen aus Ländern, in denen sie keine Perspektive sehen oder in denen sie von Krieg und mit Unterdrückung bedroht sind und das erleben. Und deshalb hat die Band gesagt, gut, wir legen diesen Song neu auf als If I Wear a Sneaker. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee, mit Musik auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und das hatten wir schon bei den Toten Hosen gesehen mit dem Song Schrei nach Liebe. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und das finde ich auch sehr wichtig. Hier sind die goldenen Zitronen mit If I Wear a Sneaker. The Western Sea, Western Sea. I would give up my last means, my last means. And it calls me 'cause I really must, really must, I really must cross over the Bosporus, Bosporus, the Bosporus. Sea, Western Sea. I would give up my last means, my last means, my last means. And it comes because I really must, really must, I really must cross over the Bosporus, the Bosporus. Half years ago, 15 refugees drowned in an attempt to swim across the border between Morocco and the Spanish enclave's Ceuta. Video footage and eyewitness account shows the refugees being shot at by border police. They were shot at with rubber bullets and tear gas. And although it's 1.5 years ago, government officials still refuse to prosecute the perpetrators. I could cross your shitty Western Sea as a sport your flat screen TV. Wouldn't matter what shape or size, it'd even have a prize. Nothing left to stem the tide, make it faster to the other side. The products are allowed, allowed to flee and make it cross the Western Sea. The Western Sea. As a promised supplier, assistant denier, rejection dispatcher, execution contractor. Die goldenen Zitronen mit If I Wear a Sneaker bei den Campus Charts hier auf Horaz 88.6 auf Platz Nr. 5. Wir kommen jetzt zum Platz Nr. 4 mit der Band Beirut und ihrem Song Gibraltar. Der Song kommt vom neuen Album No No No und der Clip dazu erzählt von drei rastlosen Musikern. Die Band kombiniert Indie-Rock und Weltmusik und sie haben ihren Ursprung in Santa Fe in New Mexico, den USA. Hier hört ihr nun Beirut mit Gibraltar auf Horaz 88.6. Thank you. Campus Charts. Die Neuvorstellungen. Ja, jetzt kommen wir zu den Milwaukee Indie Rockers, auch genannt Maritime, mit ihrer neuen Hitsingle Satellite Love. Diese ist aus dem vierten Album Human Hearts und ihre sogenannte erste Single aus diesem Album. Falls ihr wissen wollt, wie diese Single klingt, also sie wird so beschrieben, dass es an den 80er angelehnt ist, eine peppige Musik mit etwas romantischen Skills dabei, also seid gespannt auf diese Nummer. So, Julia, das war jetzt deine erste Sendung, gell? Die ist ja bald vorbei. Wie war es so ganz am Anfang mal bei Horat? Also echt super. Ich habe mich so schnell eingewöhnt bei euch. Wirklich, ihr habt mir die Chance gegeben, hier moderieren zu dürfen, hier meine Meinung preiszugeben und ein paar Sachen eben zu, also die Leute zu informieren. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Also dann, ich bin gerne wieder dabei. Das hört sich sehr gut an. Und wenn ihr auch senden wollt, wenn ihr Studenten seid oder Auszubildende, was auch immer, und Musik machen wollt oder bei Radio arbeiten wollt, dann kommt zu Horaz. Für jeden Auf alle Fälle. Woo! Für jeden da. Denn von Studenten für Studenten. Von Studenten für Studenten. Horaz. Das waren Maritime mit Satellite Love. Unsere vierte Neuvorstellung heute bei den Campus Charts hier auf Horaz 88.6. Wir kommen jetzt zum Platz Nummer 3. Langsam wird's spannend, wer ganz oben steht. Wir haben jetzt die Band New Order mit Restless anzubieten. Es ist die erste Single aus dem neuen Album Music Complete. Und das offizielle Video zur ersten Single Restless ist eine moderne Interpretation der bekannten Legende um König Arthurs magisches Schwert Excalibur. Wer kennt es nicht irgendwie als Comic oder als Geschichte, hat es wahrscheinlich jeder schon irgendwie mal gehört. Und es wurde produziert in Zusammenarbeit mit dem spanischen Filmemacher, mit den spanischen Filmemachern NYSU. Also richtig professionell gemacht. Sieht man heute bei Musikvideos ganz schön oft. Nun hören wir schönen Indie-Rock aus England mit Restless. New Order mit Restless hier auf Horaz 88.6 und den Campus Charts. Wir kommen jetzt zum Platz Nummer 2 und es ertönt schöne, kräftige Musik, denn wir präsentieren jetzt Tokotronic. Tokotronic mit ihrem Song Zucker. Kommt vom neuen Album, das keinen Namen hat und darum von der Süddeutschen Zeitung, was glaube ich, als rotes, aber ein rotes Cover und darum als rotes Album bezeichnet wurde, weil es ein rotes Cover hat. Naja, kann man sich anschließen, den Kollegen dort oder nicht. Aber was ich euch vortragen möchte, ist den Text. Der ist einfach nur tief. Du bist das Zucker, du bist zart. Du schmilzt dahin, du wirst nicht hart. Du bist zänkisch und suspekt. Du bist ein toxisches Subjekt. Vom Stabellauf zum Untergang. Du schaffst die bunten Pillen ran. Doch bist du wenigstens nicht so wie die. Denn süßer Ärger ist Energie. Ihr hört jetzt auf Platz Nummer 2 bei den Campus Charts Tokotronic mit Zucker. Greater than less Tokotronic. Musik für bloß auf Mivity. Loggen mit melden oder mit kann melden mit genau auf Mivity kostenlos redigt higher klicken I'll mean videos verladen log out nicken e-mail adressig written in den c r d a n b mail v e h I c k t s d I s n I c t sign salty u dir er newt b in e-mails uten bestig er newt senden top m p f e 8 e n top 1 clips top 20 charts top 1 top 100 web 100 enter 100 3 100 cats top 100 babies top 100 MUA genres top pop top 100 hip hop 100 electro top Laker top 100 100 indie top jazz music new music fair music TV genres rock electro Laker me indie jazz and Vian serene in top serene China Z W Bill Misfits Ganze staff elites serene in TV kids wonder center inver Proceben 6 Proceben Max Anings Sat Filmi Filmi Nui Filmi Akeno Trailer Jo Horror Saifama Comedy Women Ocean Erotic Lungan Top Panel Ali Life Street Stars Annoying Old Fashion Theater TV and Infotainment D Webisodes Style Sexy Vicactual Live Stream Standing Kinopianies Next Top Mod Together The Vomunity Top User User Videos Cues Login Feedbacks My Video Busher Wind 9 and Browser fmyvo.daywire-ringed. Betty Ein update in my video Masonic Sucker Dock 20.7 Thotronic Rebel Boy Dire Box in a die snatched junk fling fire Sucker Dock or Trocotronic Seer and expire Alan Totch Fni Mitch Tolla Dara Tokios Tokotronic Tokotronic Dire Tokotronic Prolonic Prolog Toko Erf Mitch Auf the Swimming Pools Totch Wilfred Dick and Tokotronic Auf Adard Merden Toi Folter End of Thotronic Kim's Wave Wifle Me Tokotronic B21-2705-0 Exclusive Ali New Albums Das Ro Von Doko Osten Losen Prolivity O'an Frege BFS Arsteller Genre Pop Masik Jure Reggae Dizendine Website EI Ali Videos Tronic Empfehle in Nushti Nushti Dust Meisig Azenic Rebel Boy Toker Boxen and Toker Snatch Toker Fring Fire Toker Tokotronic Chronic Seer and Toker Alan Tokotroni Mitch Tokotra Ara Tokotra Tokotronic Rebel Tronic Dire Boktronic Prolog Tolog Tokotronic Mitch Auf Deming Pools Toker Wilfred Dick and Tokotronic Auf Dard Merden Toker Folter Ended Tronic Kim's Wafel Wafel Making Eater Videos Lay Cars Always Being on Cars All Mummy Troll Flow With AK Ask Repulse Site ESPLH Feels Like Uven, Gold Gig, Lyric Video Flying Colors, The Trailer, 7, Make Past Comes Unders Then Bad Blood Slow Suicide View Say Filter For Pride's Higher Love Bank of England So It's Not The Answer Pop and Slur I Austin Bieber Videos Iris Videos JZ Fisher Videos Videos Neo Video Videos Echoes Top Videos Burlake Videos Videos Michael Jackson Lady Gaga Video West Videos Tilios Jennifer Lopez Videos DC Videos Videos Top Trios Madonna Vegeta Videos Kios Beyonce Philly Videos Gulsios Dyke and Finn Videos Usher Physic Videos Rob Videos Abba Video Videos Robbie Wills One Direction Video Videos Marcos Andreas Bruce Herbert Grenemeyer and Lock Folk on Summer Video Runs Carrier Hiromi GB Impress Shots and Cookies were Stars Press Surface News, Let Shots News Apps, Video Last Hitch for Music, TV Coast and Mosey for the World. Okay, und was war jetzt das gerade? Würde also, ich gerne wissen. Ich habe jetzt gerade eine Lektion gelernt. Niemals ein Lied in das Sendesystem ziehen, ohne es vorher anzuhören. Das werde ich nie wieder machen. Es steht drauf, Tokotronic Zucker kommt aus unserem Download-Bereich für die Campus Charts Und was das gerade war, kann ich euch nicht sagen. Aber ich fand es ziemlich witzig. Ich würde es sofort bei einer Party wiederhören. Du, Julia? Auf alle Fälle, es hat voll abgerockt. Übel, das hier der neue Rock für euren Dienstagabend. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Wir sind bald vorbei hier bei den Campus Charts. Und jetzt gibt's die Campus Charts. Der Schnelldurchlauf. Auf Platz 11 war Wanda mit Bussi Baby. Auf Platz 10 war Low mit What Part of Me. Auf Platz 9 hatten wir Julia Holter mit She Calls Me Home. Auf Platz 8 hatten wir die Editors mit Life is a Fear. Auf Platz 7 Destroyer mit Times Square. Auf 6 Schnippo Schranke die mit dem Penis und der Pisse. Mit dem Schnippo Song. Auf 5 die goldene Zitrone mit If I Wear a Sneaker, der Song, der ja die Flüchtlingskrise thematisiert. Auf Platz 4 Barrett mit Gibraltar. Auf Platz 3 New Order. Auf Platz 2 gerade Tokotronic mit Zucker. Ich google den Song nochmal, was das eigentlich ist. Also, naja. Und Platz 1. Hören wir jetzt von der Julia. Platz 1 haben wir eine Punkband aus Stuttgart, die mit ihrem Album Fun 2014 ihren Durchbruch hatte und einen ganz besonderen Namen hat, nämlich Die Nerven mit ihrem Song Barfuß durch die Scherben. Sie sind auf Tour in Deutschland, in Österreich und sogar in der Schweiz, also echt spannend. Falls ihr sie sehen wollt, sie sind ständig unterwegs. Und den Start machen sie am 22. Oktober live in Bonn. Hier auf Horaz 88.6. Mein Name ist war und bleibt Christian Schobert. Bei mir war die Julia. Hey, hat mich gefreut. War sehr cool, euch vor den Äther war das mal irgendwie, hat man das genannt, gell? Ja, sowas in die Richtung, ja. Grüßen zu dürfen und vor euren fancy Radios und Apples und weiß Gott was alles. Cool, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns und wir freuen uns immer noch. Und wünschen euch einen schönen Abend und bleibt Horaz-Hörer. Ciao, ciao. Tschüss. Bye. Sie hat zwei Beine und sie hat zwei Augen und aus denen kann sie schauen und sie schaut zu mir.